Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, in der letzten Reihe Parkett. Ein frischer Wind weht durch die Reihe, aber ein neuer Jingle ist leider noch nicht fertig. Deshalb beglückt euch meine Stimme heute ohne zusätzliche Musik. Wir begrüßen Thilo zu Gast und mit ihm zwei absolute Kultfilme, Blade Runner und seine meisterhafte Fortsetzung Blade Runner 2049. Also schaltet eure Empfangsgeräte ein und lauscht gespannt. Plätze haben wir euch natürlich wieder reserviert, selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Mein Name ist Yves und ich begrüße euch in meinem Podcast. Voransetzen möchte ich eine kleine Nachricht an euch da draußen. Und zwar, wie es schon gemerkt hat, Dominik ist jetzt schon ein bisschen länger weg und er wird auch nicht zurückkommen. Das heißt, das sich eingespielte Format der letzten Folgen wird so beibehalten. Ich bin weiterhin Gastgeber und empfange meine Gäste. Und so hoffentlich läuft das auch weiter wie bisher. Das lief nämlich ganz gut, wie ich finde. Ich hoffe, ihr auch. Jedenfalls starten wir gleich rein, denn ich habe einen neuen Gast, den ihr alle noch nicht kennt. Ich schon, haha. Das ist nämlich der liebe Thilo, dem ich ganz gut befreundet bin. Und da sage ich mal, hallo Thilo, sanfte Grüße an dich. Hallo Yves, grüß dich. Schön, dass du da bist und dass es geklappt hat. Du hast ja deine Folge ein bisschen nach hinten verschoben, weil du einiges zu tun hattest. Aber wir haben es heute doch geschafft, kurz vor Veröffentlichung, sage ich jetzt einfach mal, um das Ganze ein bisschen dramatischer zu machen für die Zuhörer. Ja, ich habe mich ein bisschen bitten lassen. Du hast dich erstens bitten lassen und zweitens dann plötzlich keine Zeit mehr gehabt. Ja, bisschen voller Kalender. Aber jetzt schaffen wir es doch noch. Eben. Ja. So, und wie ich es bei den letzten Gästen auch gemacht habe, du durftest natürlich einen Film raussuchen. Und du hast nicht nur einen, sogar zwei dir rausgesucht. Lass mal kurz hören. Ja, also so jetzt hat es natürlich noch mehr Zeit in Anspruch genommen. Aber ich habe einmal den Blade Runner von 1982 von Ridley Scott. Und ich habe gleich noch als Vergleich oder als Folge des Ganzen auch den Blade Runner 2049 von 2017 von Denis Villeneuve mitgebracht. Sehr gut. Und die hatten wir beide auch schon gesehen in der Vergangenheit. Ja, waren beide. Genau, haben wir schon mal zusammen geguckt. Also waren natürlich keine neuen Filme. Aber ja, ich habe, während ich es mir angeguckt habe, auch so gemerkt, dass, obwohl ich sie damals sehr gut fand, sie auch beide nur einmal gesehen hatte und nie mich jeweils mit dir damals, was jetzt auch schon ein bisschen her war. Ja. Und habe dann so während dem Gucken eigentlich gemerkt, dass die Filme, obwohl ich sie nur einmal gesehen hatte und viele Filme, die man ja gut fand, schaut man sich dann gerne auch mal öfters an. Ja. Und dass ich sie, obwohl ich sie nur einmal gesehen habe, doch so einen Eindruck hinterlassen haben, dass ich sie so gut fand. Und beim zweiten Mal gucken hat es jetzt auch nochmal richtig Spaß gemacht, mir die nochmal anzuschauen. Und man hat, finde ich, fast nochmal wieder Neues entdeckt, dadurch, dass man es noch nicht so auswendig kennt, den Film. Und wenn man so ein bisschen weiß, was in dem Film passiert, hat es auch, finde ich, nochmal einen anderen Eindruck gemacht, wenn man ihn so schaut, weil einem früher Sachen auffallen, auf die man dann anfängt zu achten, die den Film, ja, man könnte sogar noch besser machen. Also der reift quasi sogar, wenn man ihn sich mehrmals anguckt. Naja. Na, ich bin gleich gespannt, was wir beide dazu zu sagen haben, wie wir da ins Gespräch kommen. Zuerst mal natürlich, was du zuletzt gesehen hast, das würde mich natürlich interessieren. Auch wenn es ein bisschen länger zurückliegt, vielleicht fällt dir ja was ein, was du empfehlen möchtest. Empfehlen? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich es direkt empfehlen würde, aber ich habe gemerkt, ich habe es in letzter Zeit echt auch nicht so oft ins Kino geschafft. Aber ich war vor nicht so langer Zeit, ich glaube vor 2 Wochen in der Sneak und habe mir da Olaf Jagger angeguckt. Ach ja. Von Olaf Schubert, den Film. Und ich muss sagen, ich war überraschend unterhalten. Also sollte jetzt natürlich kein Meisterwerk erwarten, pauschal. Aber wenn man Olaf Schubert mag, der Film ist 100% er. Also der Humor, die Art, wie es dargestellt wird, ist komplett er. Aber für die deutsche Produktion, ich wage jetzt mal zu behaupten, auch wahrscheinlich eher Low-Budget und eine ja recht abgedrehte Idee. Ich sag mal sofern, dass er halt die Theorie hat, dass sein Vater Mick Jagger ist. weil seine Mutter damals im Westen auf dem Konzert war von ihm als Reporterin. Und ja, dass dann da zwischen denen was gelaufen ist und dass es sein könnte, dass Mick Jagger dann sein Vater ist. Und ja, ich hatte den Flyer gelesen, ich habe mir so Flyer auch an der Bar rumliegen gehabt. Ich fand die Idee dahinter ist schon ganz witzig irgendwie. Es ist auf jeden Fall mal was Neues, glaube ich. Ja, zieht sie auch konsequent durch. Und ja, es wird gedreht wie eine Reportage und so verhält er sich halt auch, aber ja klar. Ist halt Unterhaltung, aber es ist gut gemacht. Es ist wirklich sehr unterhaltsam gemacht. Viele Anspielungen, auch Cameos mit drin. Also Flake von Rammstein ist vielleicht jemand, den man noch kennt, der Keyboarder. Hat zum Beispiel auch einen Auftritt, mit dem er sich dann im Interview unterhält in dem Film. Also wirklich gut gemacht. Ja, schön. Und mein letzter großer Kinofilm war wahrscheinlich Operation Fortune, aber der ist schon ein bisschen länger her. Das glaube ich jetzt wohl nicht. Der war, glaube ich, Anfang Mitte Januar habe ich den erst gesehen. Und seitdem habe ich es nicht ins Kino geschafft. Tilo, du lügst. Echt, habe ich noch was anderes gehört? Na, wir waren noch in Bloodsport, ja. Habe ich auch noch gesehen. Eben. Aber das ist natürlich eher der Klassiker, jetzt kein neuer Film. Ja, trotzdem. Mit Jean-Claude Van Damme. Alles sagen, was jetzt letztes Ja, dann Bloodsport natürlich. Ja, ja, war eben, da waren wir nämlich zusammen auch. Klasse, der Film, definitiv. Wobei ich immer noch überraschend finde, wo man so merkt, wie Sachen auch altern und sich verändern. Ist, dass der Film ja nach wie vor ab 18 Jahren ist. Und ja, mittlerweile um einiges aus meiner Sicht brutaleres. Ich glaube, der erste John Wick-Film, der neue ist ja gerade im Kino. Der war noch ab 16. Der war noch ab 16 und den würde ich ja alle Male viel brutaler und sonst was einstufen. Der war ab 16. Und der Bloodsport damals ab 18 und heute halt dementsprechend immer noch. Aber zeigt halt auch, wie sich die Branche so weiterentwickelt und auch die FSK-Sache mittlerweile anders bewertet. Ja. Ich denke mal, dass der, wenn der jetzt neu eingereicht würde vom Verleih, dass er da auch ab 16 Ja, denke ich auch. Also dafür ist er weiß Gott nicht blutig oder sonst wie genug. Ich weiß nicht, ob das immer eine Kostenfrage ist. Ich meine, das wird ja auch dem Verleih irgendwie Geld kosten, dass sie das einreichen und prüfen lassen. Ja, und neu prüfen lassen. Neue DVDs werden dann erst gedruckt, weil die alten haben ja noch die alte FSK-Zeichnung. Ich glaube, das ist so viel Arbeit für so einen alten Film, dass da sich keiner die Aufwand macht. Und dann auch nur für den deutschen Markt, dann müsste man das ja für den US-Markt und alles nochmal neu machen. Also ich denke auch, das lohnt sich nicht. Aber es ist halt interessant zu sehen, wie sich die Bewertung von Dingen verändert hat, so auch im Laufe der Jahre. Das stimmt. So, und sonst ein paar Filme, die mal ab 18 waren und plötzlich ab 12 sind oder so. Also da die Gründe halt nicht Gewalt jetzt unbedingt waren, sondern halt vielleicht Freizügigkeit oder so. Weil da Deutschland doch irgendwo, oder gerade ja, erstens Deutschland doch meistens immer recht, sagen wir mal so, tolerant ist. Und ja, generell in Filmen früher viel mehr Nacktheit irgendwie so offen gezeigt wurde als heutzutage. Ja. Also mittlerweile ist ja wirklich sehr wenig zu sehen und früher war ja ganz normal, dass Leute irgendwo nackt in Filmen waren. Also das hat sich ja schon auch. Aber ja. Nee, und sonst, die einzige Serie, die ich aktuell gucke, wäre The Mandalorian. Muss man jetzt natürlich sagen, Star Wars. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass selbst wenn man kein Star Wars-Fan ist, dass die Serie einfach klasse gemacht ist. Also, das ist schon der goldene Gral, gerade im Star Wars-Himmel, wenn man davon Fan ist oder generell sowas mag. Der Rest ist aktuell, glaube ich, persönlich nicht so. Aber die Serie ist toll. Die gibt's auf Disney Plus, ne? Genau. Ist ja Disney mittlerweile auch alles von Star Wars und dann ist das da exklusiv. Gibt es da neue Folgen oder was? Warum? Ja, die neue Staffel läuft gerade an. Genau. Ja, so, Staffel 3 ist es, glaube ich, mittlerweile. Die ist jetzt gerade mittendrin. Und ja, ist halt. Ah, die Serie ist wirklich toll gemacht und auch ein bisschen unkonventioneller und ein bisschen, schön gemacht und technisch einfach beeindruckend, finde ich auch. Was sie da alles mit einer elektronischen Leinwand Sie haben ja nur einen riesen Monitor quasi, Bildschirm. Ja. Indem die das alles drehen. Die hatten das ja auch eingeführt, ne? Ja, das ist Wahnsinn, dieses Set. Da habe ich mal ein Making-of, gibt es auch auf Disney Plus, wenn man das mal sehen möchte. Wo die so zeigen, wie die das drehen und dass ja quasi alles in einem Studio gedreht ist mit einem, weil das so zu 180 Grad von einem Bildschirm an sich gefüllt ist, indem die ganzen Szenen dann drauf projizieren und das dann filmen. Also. Das ist schon krass. Ja, Wahnsinnstechnik. Muss man halt nirgendwo mehr hinreisen und kann jeden Ort der Welt erschaffen. Schon gut gemacht. Ja, konntest du theoretisch mit dem Greenscreen auch, aber es ist dann noch was anderes für die Schauspieler vor Ort. Dann. Ja, genau, die Immersion ist halt noch mal eine ganz andere auch, dass die Leute halt in dieser Welt sehr mit drin sind und andere so einen Fokus sich suchen können und alles. Kann ich mir schon vorstellen, dass es auch noch mal was ganz anderes ist, wenn man das dreht, Ja. Aber stimmt. Definitiv. Und sonst. Ja, ich muss generell sagen, man kommt auch mal schwer ins Kino. John Wick wollte ich zum Beispiel gucken. Und ja, so ein genereller Trend, der ja gerade ist. Ich meine, gut, einer der Filme, die ich dabei habe, ist auch 2,5 Stunden lang. Aber dass Filme mittlerweile so unglaublich lang werden. Der neue John Wick ist, glaube ich, auch jetzt über 3 Stunden. Ja. Und das schreckt irgendwie fast so ein bisschen ab, weil das halt dann doch, plus Werbung und alles drum und dran, 4 Stunden, den halt schaut man sich abends um 8 unter der Woche zum Beispiel nicht mehr an, wenn man am nächsten Tag raus muss. Mhm. Wohingegen, wenn man sich so einen normalen 2-Stunden-Film anschaut und dann um 11 Uhr zu Hause ist, das geht ja noch, nach 12 wird dann schon spät. Also ich finde, also schon, Filme werden schon immer länger und nicht unbedingt nur, es ist nicht unbedingt nur gut. Ja, es macht sich immer besser. Nee, definitiv. Weil, ja, John Wick wird natürlich wieder irgendeine Gewaltinszenierung sein. Und das bestimmt sehr gut. Davon gehe ich aus. Die ersten 3 waren gut gemacht. Aber ob das jetzt 3 Stunden gehen muss? Naja, ich werde hoffentlich noch reingehen und mich überraschen lassen, ob er diese 3 Stunden gefüllt kriegt. Ich glaube, gute Kritiken hat er ja. Na, immerhin schon mal etwas. So wie ich das mitbekommen habe. Naja, mein letzter Kinofilm war tatsächlich auch Bloodsport. Ich habe es seit der letzten Aufnahme auch nicht ins Kino geschafft, bis auf zu diesem Film. Ich habe es endlich geschafft, die Zuhörer, die regelmäßig zuhören, werden es wissen. Ich sprach in der vorletzten Folge davon, dass ich die Serie Luden auf Prime geguckt habe, Amazon Prime. Ist sehr gut. Und ich habe jetzt endlich die letzte Folge auch gesehen. Und ich finde, das macht die Serie noch ein bisschen besser tatsächlich. Du wirst jetzt nichts damit anfangen können wahrscheinlich. Nee, weil du nicht gesehen hast. Was geht's überhaupt bei Luden? Also sagt man jetzt auch nichts. Luden spielt im Hamburger St. Pauli. Ja. In 70er Jahren so. Und dann nimmt so ein bisschen Figuren auf, die es wohl auch im wahren Leben gab und porträtiert sozusagen den Aufstieg und Fall eines Zuhälters halt. Also so Reeperbahn klassisch, der da irgendwo Etablissement hat. Okay. Aber es ist sehr unterhaltsam gemacht. Also es ist witzig, es ist traurig, es ist ernst, es ist alles dabei und es ist auch alles sehr gut umgesetzt. Die Schauspieler sind sehr gut. Und die letzte Folge gibt dem dann nochmal so einen kleinen Kick, sag ich jetzt mal. Ist die neu, die Serie, oder läuft die schon länger? Die ist neu, ja. Ich glaube nicht, dass eine 2. Staffel rauskommt. Ja, muss ja auch nicht immer. Also es gibt ja viele Serien, die ganz gut damit belassen sind. Ja, wenn, dann müsste es halt ganz anders sein, aber. Ja. Gut, was ich noch gesehen habe, war jeweils die erste Folge von Die Ochsenknechts und Euphoria. Die Ochsenknechts. Ja, Unterhaltungsfaktor hat mich dazu getrieben. Die erste Folge zumindest mal zu. Und die war sehr unterhaltsam tatsächlich. Ist das Reality-TV oder ist das Sitcom? Ja, das ist so Reality. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dieses ja hässliche Sohn da, dieser Wilson Gonzalez, glaube ich. Ja, ja. Also wir können uns darauf einigen, dass er jedenfalls keine Schönheit ist. Ja, generell. Ich will jetzt nicht pauschal als hässlich bezeichnen. Ich wollte gerade sagen. Aber der ist die sympathischste Figur von denen. Ja gut, also ich weiß nicht, die Konkurrenz ist wahrscheinlich auch nicht so groß. Boah, schon, aber der ist wirklich sympathisch. Kommt da jedenfalls rüber. So. Ja, aber hat fand nur ich ganz witzig jedenfalls. Aber hat nur für eine Folge gereicht, also vielleicht doch nicht so weltbewegend. Ich guck die vielleicht noch weiter, Thilo, so ist nicht. Ich hatte in dem Abend bloß dann kein Bier mehr. Und wie gesagt, Euphoria habe ich die erste Folge gesehen. Von der Erzählstruktur halt ein bisschen anders. Also nicht so chronologisch erzählt, sondern ein bisschen sprunghaft hinher. Dann Perspektivwechsel mit drin. War ganz interessant. Verwirrend oder nachvollziehbar? Nee, also schon nachvollziehbar. Okay. Also gut gemacht. Kann ja schnell schief gehen, halt sowas. Eine junge Frau, die halt psychische Leiden hat und sehr auf Drogen hängt und da frisch aus dem Entzug zurückkommt auf eine neue Schule und dann halt in so einem Freundeskreis ist, wo Drogen und jugendliche Probleme halt Ist eine Dramaserie. Sogar. Also definitiv ein bisschen, wollte gerade sagen, also schon ein bisschen ernster. Ist auch von den Themen her auch ein bisschen ernster gesetzt, ja, mit Transgender und Depression, was weiß ich, alles, okay. Drogenkonsum. Also das ist nichts für den netten Sonntagnachmittag, aber gut gemacht trotzdem. Ja, also es wirkte sehr, sehr gut gemacht, ja. Würde ich euch empfehlen. So, bevor wir uns zu lange verquatschen, gehen wir doch einfach mal in den Film rein. Blade Runner. Weiß nicht, wie es dir gedacht hast, ob wir uns die Filme vergleichen oder einfach mal so anfangen. Ja, ich hab mir jetzt zu beiden Filmen ein bisschen was aufgeschrieben jeweils, was ich so gedacht habe über die Filme jeweils und dann auch nochmal, ich glaube, wenn man das dann jeweils so aufzählt, merkt man auch sehr schnell, inwiefern die Filme sich doch auch ähneln oder unterscheiden, wobei ähneln definitiv eher der Fall ist aus meiner Sicht. Und wir können auch ruhig mal beim Original anfangen. Ja, schaffst du es, eine kurze Inhaltszusammenfassung zu geben? Weil das bei vielen Gästen bisher da nach hinten losging. Die fingen dann an, den Film nachzuerzählen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, man kann es sogar einigermaßen hinkriegen bei Blade Runner, weil der lebt ja eigentlich viel mehr von der Idee als von dem, was alles passiert. Und zwar der Blade Runner, also quasi eine Art Polizist, Decker, wird aus dem Ruhestand berufen, um 4 Replikanten, die von alten Welten geflohen sind, in den Ruhestand zu versetzen. Replikanten sind quasi künstlich erschaffene Menschen, die aber eine kürzere Lebensspanne haben, aber dafür auch stärker sind und als Sklaven eingesetzt werden auf fernen Welten, die Menschen mittlerweile besiedelt haben. Aber auf der Erde sind die illegal. Und ja, der 4 dieser Replikanten sind von den alten Welten geflohen mit einer Meuterei, könnte man sagen. Haben da auch diverse Menschen dann getötet bei der Flucht und sind auf die Erde zurückgekehrt. Und Decker war früher Blade Runner, ist jetzt im Ruhestand und wird dann zurückbeordert. Und weil er einer der Besten ist. Genau, weil er so die Legende ist in dem Ganzen. Und er lernt da gleich am Anfang auch noch eine andere Replikantin kennen, die selber nicht weiß, dass sie eine ist. Das ist nämlich der Unterschied zu allen anderen in dem Film. Alle anderen wissen schon, dass sie eine kurze Lebensspanne haben und Sklaven der Menschen sind und künstlich geschaffen. Aber sie ist die Einzige, die es nicht weiß, weil sie die Nichte des großen Konzernchefs ist. Ja, genau. Diese die ganzen Replikanten herstellt. Ja, die Replikanten bekommen ja Erinnerungen eingesetzt. Also die hatten sie natürlich selber nicht, weil sie ja im Erwachsenenalter geschaffen werden. Aber damit das Gehirn praktisch richtig funktioniert und die Leute nicht wahnsinnig werden, kriegen die künstliche Erinnerungen eingesetzt von anderen Leuten. Ja. Und wie gesagt, sie hat dann von der Nichte des Erschaffers die Erinnerungen auch, aber erfährt selber nie, dass sie eine ist. Und das ist dann auch so ein bisschen der Konflikt, um den sich der ganze Film dreht, während Decker, also der Polizist, gespielt von Harrison Ford, der Blade Runner, die anderen entflohenen, sage ich mal, Replikanten jagt und zur Strecke bringen soll. Und ja, baut aber gleich in dem Ganzen auch eine Beziehung zu ihr auf und fängt auch in dem Verlauf des Filmes an, das Ganze halt zu hinterfragen. Tatsächlich ist das eigentlich großteils der Film. Also es geht nicht mal mehr darum, was jetzt hier alles für große Sachen passieren. Natürlich gibt es dann die einzelnen Szenen, wenn er irgendjemanden erwischt. Aber es ist vielmehr der Film stellt viel mehr Fragen eigentlich, als dass er Sachen zeigt. In Form von, was ist ein Mensch, was ist eine Maschine, wer ist lebenswürdig. Ja, so Identitätsfragen. Auch. Genau. Deswegen, was macht jemanden menschlich? Ja. Die kürzeste Zusammenfassung ist, ein Polizist jagt 4 Menschen und bringt sie zur Strecke. Ja. Und auf dem Weg findet er eine Frau, die er toll findet. Das ist eigentlich der Film. Und damit hat man fast alles gesagt. Was ja immer umso mehr für den Film spricht, wie viel der Film eigentlich sagt, ohne diesen ganzen Inhalt, den normale Filme so haben. Und das stimmt. Der macht das sehr gut und der macht das teilweise halt auch sehr subtil. Ja, viele Fragen werden im Film kaum beantwortet. Ich kann auch mit der Tür ins Haus fallen, sage ich mal so. Die größte Frage, die ja dann auch die Leute beschäftigt und die auch nicht geklärt wird, ist, ob Decker selber ein Replikant ist. Ja. Weil es werden immer wieder auch Fragen gestellt, die das so in Frage stellen. Und die Replikantin, in die er sich so ein bisschen verguckt, stellt ihm auch irgendwann die Frage, Weil es gibt einen Test, mit dem man herausfindet, ob man ein Mensch oder ein Replikant ist, weil man Leuten ja moralische Fragen stellt und persönliche und schaut, wie die Leute reagieren. Da gibt es dann immer dieses tolle Gerät, mit dem die Leute auf die Augen gefilmt werden und es wird geguckt, wie reagiert die Pupille, wie reagiert die Pupille auf diese Frage. Und anhand dieser Reaktion kann man dann erkennen, ob jemand menschlich ist oder nicht, was ja auch schon so eigentlich eine abstruse Sache ist. Ja. Und er selber hat den Test nie gemacht. Und auch ein filmisches Mittel, das hier von Ridley Scott angewandt wird, ist, dass die Replikanten die Augen immer ein bisschen komisches Licht haben. Also einfach ein Lichtwurf, so leicht rötlich, vom Set, genau. Dass die Augen so ein bisschen rötlich, glasig, sage ich mal, so wirken lässt. Und beim Decker ist das auch so. Und deswegen, es wirft schon auch so diese Situation auf, dass er vielleicht ein Replikant ist und am meisten kommt das dann in der finalen Szene auch nochmal zum Vorschein, weil er hat immer einen Traum von einem Einhorn in diesem Film und das ist sein persönlicher Traum, also den erzählt er keinem und davon weiß keiner was. Nee, nimmt man an, wird natürlich alles nie ausgesprochen. Aber am Ende kommt ein anderer Polizist und bastelt ihm ein kleines Einhorn aus Origami und stellt ihm das vor die Haustür, was ja dann auch so ein bisschen die Situation, die Frage wieder aufhört, woher weiß er von diesem Traum? Ist das überhaupt eine echte Erinnerung oder wurde sie ihm eingepflanzt? Ja. Und daher weiß der Polizist davon. Aber es wird alles nie beantwortet und es ist auch eigentlich ein bisschen egal, ob es so ist oder nicht. Weil der ganze Film also für den Film spielt es auf jeden Fall keine Rolle. Ja, eigentlich. Der ganze Film stellt ja eher so in Frage, ist es eigentlich wichtig oder Mensch oder Maschine? Weil wenn man mal drüber nachdenkt, die Replikanten, die von dem Planeten fliehen, fliehen ja, weil sie Freiheit wollen, weil sie leben wollen. Sie suchen so grundsätzliche menschliche Impulse, Bedürfnisse, Freiheit, Leben. Und ja, wenn man andersrum an die Sache rangeht, Decker wird ja aus seinem Ruhestand berufen. Und der Polizeichef fragt ihn dann aus, sagt dann so, hier, wir brauchen dich da und da. Und der Decker sagt so, ja, ich will nicht. Und der Polizeichef sagt, du hast keine Wahl, du machst das oder ne, bist wahrscheinlich selber Ziel. Was ja auch so dafür spricht, Decker, der ja eigentlich Mensch ist, zumindest wird er so dargestellt, ist zumindest geht er selbst auch davon aus. Genau, ja, genau. Viel mehr Sklave eigentlich als diese Maschinen, die da, also Maschinen sind es ja nicht, sind ja Menschen. Die Replikanten, die da geflohen sind. Und er ist ja selber nur so ein Sklave und arbeitet für andere. Also, was ist jetzt der wirklich echte Mensch? Oder wer hat das Recht auf Leben und der andere nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Was ich interessant fand, dass mir dann aber tatsächlich erst, als ich den zweiten Teil angefangen habe zu gucken, aufgefallen. Und zwar, in dem ersten Film ist es ja so, dass Augen immer ein sehr präsentes Stilmittel sind, im ganzen Film. Also du hast am Anfang dieses Auge, in dem sich diese Welt spiegelt oder in die Kamera auf die Welt und alles Flammen und so, alles sehr dystopisch. Dann diese Scanner, die Augen scannen, um dann die empathischen Reaktionen irgendwie herauszufinden. Und dann ist natürlich auch so, dass die Replikanten, die da geflohen sind, und auf der Erde sind, diesen Augeningenieur, der die Augen erschafft. Diese Augen erschafft, alle individuell und für diese Serienproduktion da. Und fragt dann auch ja ihn, wie er halt zu seinem Schöpfer gelangt. Also es ist auch nicht von ungefähr, dass er ausgerechnet zu dem geht. Jedenfalls, worauf ich jetzt hinaus will, was du gerade gesagt hattest mit diesen roten Augen oder diesen leuchtenden Augen, und zwar, du hast ja am Anfang vom Film diesen Einführungstext, wo die Welt kurz oder der Status quo so erklärt wird. Und da ist ja ausgerechnet das Wort Replikant rot als einziges. In einem sonst weißen Text auf schwarzem Hintergrund. Im zweiten Teil sind die Worte Replikant und Blade Runner rot. Das ist interessant, das ist mir gar nicht aufgefallen. Beim zweiten Teil ist ja die Situation so, dass die Hauptfigur, der Blade Runner, sich durchaus dessen bewusst ist, dass er selber ein Replikant auch ist. Nämlich einer vom neuesten Modell. Ja, genau. Auch. Ach so, dass das richtig so als im Text am Anfang schon dargestellt wird. Ja, also kann ich mir vorstellen, dass das schon so subtil da reingearbeitet ist. Ist mir halt, wie gesagt, erst beim zweiten Teil aufgefallen. Ja, also das wird schon bewusst weil irgendwo da gemacht sein. Der direkte Unterschied war. Mhm. Generell passiert im Film ja, glaube ich, sehr wenig zufällig. Also das ist schon alles sehr bewusst gewählt. Ja. Ja, deswegen ist es, also wie gesagt, ich habe jetzt hier aber auch mal so hier und da ein paar Szenen aufgeschrieben gehabt, die halt so sind, die dafür sprechen mit diesem Replikant-Mensch und alles. Ja. Weil es ja auch diese Formulierung ist, die auch am Anfang im Fließtext steht, darum komme ich jetzt drauf, dass Replikanten werden nicht umgebracht, wenn man die einfach jagt und erschießt, was ja am Ende des Tages passiert, ja, sondern sie werden in den Ruhestand versetzt. Mhm. Also ihnen wirkt wirklich jede Art von ja, Menschlichkeit, Respekt, Seele, sonst was abgesprochen. Also sind komplett einfach nur austauschbar. Ja, das stimmt. So, nur weil sie erschaffen wurden. Man könnte das ja auf, auch auf Klonen oder Ähnliches beziehen. So einfach nur, weil ein Leben künstlich erschaffen wurde, ist es wertlos in dieser Welt. Und es gibt die Szene, wo er die Schlangentänzerin dann verfolgt, weil er sie aufspürt. Und das ist auch eine von, genau, das ist ja auch eine von den Replikanten, die es auf die Erde dann geschafft haben. Und sie versteckt sich da ja eigentlich, aber macht da und lebt da und tut da. Und er kommt dann halt über verschiedene Hinweise auf sie und jagt sie dann durch diese Stadt. Und am Ende des Tages rennt da gerade irgendeine Frau um ihr Leben. Und er rennt hinter ihr her und er schießt sie, schießt ihr in den Rücken. Hält und sie von hinten halt. Ja, genau. Und sie fliegt durch die Scheiben durch. Aber dann steht sie auf und will weiterrennen. So dieser Lebenswille ist so da. Und er schießt sie nochmal. Und so wirklich wie ja, nicht mal wie Vieh, also das ist ja wirklich noch eine Stufe drunter, also Tieren erfolgt in der Schlacht, nur mehr Respekt als das. Und das einzige Reaktion, die dann so kommt, ist ja sein Polizeichef, der dann auftaucht, ihm sagt, hast du klasse gemacht, super, und jetzt den nächsten. Also ja, eine eigentlich wahnsinnig brutale Szene, so ohne dass da jetzt durch Blut oder Ähnliches gearbeitet wird, sondern einfach von der Darstellung des Ganzen. Und sie wird damit so gerechtfertigt, dass es halt kein Mensch ist, obwohl es ja eigentlich ein Mensch ist. Ja, also vom Polizeichef kommt diese Reaktion, aber ich glaube, die anschließende Szene mit Harrison Ford selber ist ja, als er sich dann eine Flasche Alkohol kaufen muss, weil er selbst da, glaube ich, auch nicht so drauf klarkam, was er da selber gerade gemacht hat. Ja, also definitiv. Er ist ja dann in diesem kleinen, in diesem kleinen Shop da und fragt halt nach einer Flasche Schnaps. Und ja, Ken, es ist nach Amerika, ja. Man merkt schon irgendwie, dass, so wie das mimisch auch gespielt ist, dass es ihm eigentlich gar nicht so unbedingt vielleicht um den Alkohol geht, den er da jetzt kauft, sondern einfach um die Interaktion da mit der Frau, die ihm da ganz gut tut in dem Moment. War ja, das ist ja diese Entwicklung richtig, die er im Verlauf des Filmes macht. An sich könnte man ja sagen, an sich machen beide so eine Entwicklung. Also die Replikanten sind ja einfach nur die Sklaven, die blind arbeiten und dann nach dem eigenen Leben und der eigenen Freiheit suchen und dafür kämpfen. Und er macht ja quasi das Gleiche auf eine andere Art und Weise. Und das ist ja auch so wie so ein Schritt darin, dass er praktisch auch so das Leben anerkennt und Sachen hinterfragt. Das Ganze gipfelt ja dann auch in dieser, ja, wahrscheinlich der ikonischen Endszene vom Film mit dem genialen Soundtrack hier, Tears in the Rain, wo der Hauptbösewicht ihn ja durch das Hausjagd und ihm am Ende sagt, fühlst du gerade die Angst und den Willen zu überleben? Ja. So, das, was die Replikanten ja die ganze Zeit nur gefühlt haben, also am Ende treffen sie sich ja quasi bei diesem, bei dem, ja, bei der gleichen Emotion, bei dem gleichen Gefühl. Ja. Aber bei den Replikanten ist ja noch das Problem, die werden ja nicht nur gejagt, sondern die haben halt auch ihr Ablaufdatum von 4 Jahren, glaube ich. Na, ja, deswegen suchen ja ihren Schöpfer da auf, dass er das irgendwie verlängert. Diese Angst da. Also es könnte ja jede Sekunde könnte ja sofort Schluss sein. Und am Ende, in der Szene, wo er Deckard da durchs Haus jagt, fängt es ja auch schon an. Er drückt sich ja dann den Nagel durch die Hand, damit er noch irgendwas spürt in der Hand, weil die irgendwie schon anfängt, so blau zu werden und tot zu werden. Da habe ich auch schon mal was drüber gehört. Habe ich jetzt, also jetzt nicht aktuell, aber schon ein bisschen länger, habe ich mal gehört, dass es auch eine Jesus-Metapher fast ist, wie den Nagel durch die Hand ans Kreuz, und weil er ja auch diese weiße Taube am Ende in der Hand hält und die dann aufsteigt. Ja. Und er rettet ja am Ende Decker. Ja. Auch um des Lebens willen. Also er stoppt ja selber, und das ist schon klar, weil er weiß, er kann ihnen nichts tun. Am Ende rettet er ihn ja einfach nur um des Lebens willen, weil er einfach, ja, er selbst kann nicht leben, er rettet jemand anderen dafür das Leben. Und dass er auch wie so eine Jesus-Metapher so ein bisschen mit drin ist, der da den Nagel durch die Hand am Kreuze und die Taube, die dann aufsteigt. Und er sich für Decker opfert so ein bisschen. Mhm. Weil halt generell der Film etwas macht, was die meisten wirklich guten Filme machen. Und zwar, es gibt eigentlich überhaupt kein Gut und Böse pauschal in diesem Film. Ja, das stimmt. So, die Replikanten haben einen Überlebenswunsch und wollen das tun. Die Menschen haben ja vielleicht auch Angst vor den Replikanten, weil sie auch stärker sind als sie an sich physisch und so. Und sich dann halt die kriegen ja auch immer erzählt, dass es irgendwelche Rebellionen da in der Outer World gibt, die gewaltsam verlaufen, deswegen. Genau, der Polizist macht dementsprechend seinen Job. Ich meine, die Replikanten haben ja auch Menschen getötet bei der Flucht. Mhm. Und der Erschöpfer von den Replikanten ist ja auch einfach nur ein, ja, wird so dargestellt als ein sehr genialer Mann, so ein Ingenieur, der halt sowas erschaffen hat, aber das überhaupt nicht böse meint auch und alles. Und also eigentlich ist niemand ist wirklich böse in diesem Film. Ob man jetzt natürlich die moralischen Hintergründe da fragt, ist ein anderes Thema, aber jeder hat einen Grund, warum er tut, was er macht. Das ist schon super dargestellt. Ja, generell bei dem Film, um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen auf den Stil zu weiterzuführen, musste ich nämlich gerade bei der Flasche dran denken, die er bei der Frau kauft. Ja. Es ist immer noch Amerika ist, weil die Flasche, die er kauft, ist Schnaps und die wird sofort in Papier verpackt, damit man das nicht sieht, weil die Amerikaner ja auch am Strand sitzen und aus einer Plastiktüte ihr Bier trinken, damit man das nicht sehen kann. Aber dass die ganze Welt als sehr asiatisch auch dargestellt wird, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt japanisch, also koreanisch und sowas ist, dass das total da ist. Im zweiten Teil ist mir Russisch und so die Richtung noch mehr aufgefallen, als im ersten auch. Aber und das ist auch nur in dieser Welt am Boden. Ja. Je höher du kommst, desto europäischer werden die ja. Also weil sie dann reicher sind, einfach. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Unten ist halt so die soziale Keller, wo halt alle irgendwie drin sind, multikulturell. Und nach oben hin nimmt das ja ab. Echt? Also ist dann der, kann man schon wieder hier irgendwelche bösen Sachen erzählen über der Europäer und der Amerikaner sind dann auch in der Zukunft in der Multikulti-Welt dem Asiaten überlegen. Oh, habe ich gar nicht so gesehen gehabt. Vor allen überlegen, ne? Dass das so diesen Klassenunterschied dort hat. Das ist im zweiten Teil ja ähnlich. Das ist mir auch mal aufgefallen. Schon gerade gesagt hast, ja. Deswegen. Ja, ich weiß nicht, wenn du willst, wir können auch mal so Richtung zweiten Teil weitergehen. Beim ersten Teil habe ich auch mal gesehen, weil ich habe The Final Cut geguckt, du wahrscheinlich auch. Das ist sogar, es gibt insgesamt 7 Fassungen, habe ich herausgefunden, von dem ersten Film. Ja, super, ich glaube, die alle da, weil ich so eine dicke Box habe. Echt? Ja, die gab es die gab's schon mal als DVDs und Blu-rays vor 15 Jahren oder so. Die gab es sogar mit so einem Koffer, mit so einem Metall. Köfferchen, gab's die damals. Dann hattest du halt einfach, das ist ja der einfach der Tatsache geschuldet, wie bescheuert Amerika zum Beispiel ist. Weil die haben, glaube ich, 2 Versionen sogar. Ja, die haben eine für den für den cineastischen Markt und eine für den TV-Markt gehabt. Ja, zum Beispiel. Und die cineastische Version unterscheidet sich aber auch nochmal zur europäischen Version, die ins Kino kam. Und dann gab es natürlich diesen Director's Cut, der in den 90ern oder so rauskam, für den Heimmarkt, der aber gar nicht von Ridley Scott kommt, soweit ich weiß. Nee, der hat zwar mitgearbeitet, aber nicht alleine von ihm, nee. Ja, und Ja. Ja, und der Final Cut Final ist dann Cut. Der einzige, in dem Ridley Scott die volle kreative Freiheit hatte, das zu machen, ja. was er möchte. Aber das ist ja auch erst, glaube ich, 2004 oder 2006 oder so. Nach 2000 auf jeden Fall, ja. Mhm. Aber ja, dann ist das hoffentlich auch der Beste. Ich habe jetzt auch bis jetzt nur den gesehen. Ja. Ja, was ich noch gemerkt habe, ich habe mir den Film auf Deutsch angeguckt gehabt, damit ich möglichst alles gerade irgendwie im Deutschen auf Lager habe, wenn wir jetzt drüber reden. Und nicht hier die ganze Zeit mit englischen Begriffen um mich werfe. Und die Synchro ist wirklich, sagen wir mal, schlecht. Gut. Also man hört die ganze Zeit im Hintergrund alles noch auf Englisch reden. Und mittlerweile ist ja in den meisten Filmen, die synchronisiert werden, dass auch die Hintergrund und die Ansagen in der Bahn oder sonst wo alles dann in der Sprache ist. Und man hat so die Hauptdarsteller halt auf Deutsch synchronisiert, aber alles Weitere, wenn die in der Menge irgendwo reden oder wenn eine Ansage kommt, bei der Ampel ist es mir besonders aufgefallen, wo so ein Roboter die ganze Zeit immer nur sagt, gehen, gehen, gehen, stehen, stehen, stehen. Das ist auf Englisch, also die ganze Zeit nur walk, walk, walk. Also deshalb wurde alles nicht übersetzt. Habe ich noch so gedacht, dass es mittlerweile doch um einiges besser ist. Ja. In Synchronisation. So, ja, wollen wir mal zum zweiten übergehen? Sehr gern. Genau, wobei man es natürlich noch einfügen muss eigentlich. Ich habe mir sie auch nochmal angeguckt. Es gibt noch 3 Kurzfilme, die jeweils so zwischen 5 und 10 Minuten gehen. Das stimmt. Die hatten wir uns damals, glaube ich, auch angeguckt, bevor wir dann ins Kino sind. Ja, ich hatte sie auch nochmal angeguckt, die so ein bisschen den Sprung erklären sollten zwischen Blade Runner, der damals im Jahr 2019 spielt, bin ich richtig? Müsste ich jetzt fast nochmal gucken. Ich glaube, 2019 ist die Zukunft von 29 oder so. Ist die Zukunft von Blade Runner. Und der neue 2049 spricht ja schon für das Jahr, in dem der spielt. Und da haben die dann so 3 Kurzfilme rausgebracht, die jeweils im Jahr 2022, 2036 und 48 spielen. Und so ein bisschen erklären sollen, was in den Jahren dazwischen passiert ist. Ja. Und der erste Film, der Blackout, der 2022 spielt, ist so ein Anime-Stil. Animationsding war das. Genau, so Anime. Wurde auch hier von, jetzt brauche ich den Namen bestimmt, Shinichiro Watanabe ist der gemacht worden. Der zum Beispiel auch zur Matrix, das wusste ich gar nicht, da gibt es auch so eine Kurzfilmreihe, die so ein bisschen den Matrix-Universum spielt. Da hat er auch 2 Kurzfilme von gedreht. Also nicht das erste Mal, dass der für einen Hollywood-Film anscheinend so einen Anime-Stil-Kurzfilm dreht. Ja. Und die anderen beiden mit Echtschauspielern wurden von Luke Scott, ist der Regisseur gewesen, der Sohn von Ridley Scott. Ach ja, okay. Ja. Da durfte der anscheinend mal ran. Willst du dazu was sagen oder gehen wir zum zweiten? Ja, grundsätzlich, der Inhalt selber ist ja einfach nur so ein bisschen Erklärung. Also im Jahr 22 ist ja eine Atombombe gezündet worden, aber eher zum Zweck, dass da ein EMP entsteht, also so ein elektromagnetischer Puls, der die ganze Elektronik ausschaltet. Ja. Und das war so ein Anschlag von den Replikanten, weil es gibt eine Datenbank, in der alle Replikanten gelistet waren. Und wenn die Datenbank weg ist, dann kannst du ja nicht nachvollziehen. Genau, und die Replikanten wurden halt alle gejagt und um sich halt zu schützen, haben die diesen Anschlag begangen und haben alle Daten gelöscht. Damit ist natürlich auch ganz viel anderes verloren gegangen. Und dann im Jahr 2036, das ist der nächste Film, wird praktisch ein neues Replikantenprogramm gestartet. Mit der neuen Nexus-Reihe, Nexus 8 ist es dann, die viel besser sein sollen und die auch eine normale Lebensspanne haben im Vergleich zu den alten. Weil sie ja auch gehörig sind. Genau, weil sie keinen freien Willen mehr besitzen. Die alten Replikanten waren ja wirklich, haben ja einen freien Willen gehabt. Sie waren zwar versklavt, aber man kann ja Menschen ja auch versklaven, also das gehört ja nichts dazu, dass man die Leute unbedingt genetisch manipuliert dafür. Und die neuen sind genetisch so beeinflusst, dass sie einen Befehl befolgen müssen und leben dafür auch normal lange. Und der letzte Kurzfilm ist praktisch eine Einleitung direkt zum Intro von Blade Runner 2049, wo ein Replikant gezeigt wird, der total friedlich in der Welt lebt und ein kleines Mädchen und ihrer Mutter, mit dem er anscheinend eine Beziehung hat, weil ihr auch ein Buch gibt, dann zu Hilfe eilt, als die angegriffen werden und dabei halt zeigt, wie stark er ist, weil er die Leute durch die Gegend schmeißen kann und alles, die sie angreifen. Ja. Und enthüllt damit der Prasi, dass ein Replikant ist. Und ein Zuschauer ruft dann die Polizei an und sagt, hier, ich habe einen gefunden. Und damit steigt ja dann auch der Blade Runner 2049 ein. Genau. Dass der Hauptcharakter, der nur K und eine Folgenummer hat, heißt, weil er selber ein Replikant ist, dahin fliegt zu diesem Ort, wo der Replikant wohnt. Und dort trifft er halt diesen Replikanten, der mehr oder weniger seltsam auf ihn reagiert, weil er wehrt sich nicht wirklich, aber ein bisschen doch. Ja. Also er hat halt ein Geheimnis, was er mit sich nimmt, sag ich jetzt mal. Genau, er hat ein Geheimnis, das er mit ins Grab nimmt, so wie man so schön sagt. Mhm. Und bei der Analyse der Umgebung fällt diesem Kay halt noch ein bisschen was auf und so führt eins zum anderen und das große Ding ist halt, dass es wohl Anzeichen darauf hingibt, dass eine Replikantin ein Baby geboren hat, was eigentlich gar nicht sein darf. Es sollte eigentlich unmöglich sein, dass sowas passiert. Und das soll halt nicht rauskommen, weil dann könnte es eine riesen Rebellion geben und die komplette das soziale Gefüge, so wie es besteht, könnte halt in sich zusammenbrechen, weil, wenn die Information rausgeht. Man muss ja hinzufügen, ne, weil die Menschen sich ja sicher fühlen, dass sie halt immer noch die überlegene Spezies sind, weil sie können sich ja selbst reproduzieren und alles. Und der Mensch kann ja so weiterleben. Wohingegen die Replikanten wenn sie tot sind, sind sie tot. Da kann kein Kind entstehen. Sie könnten sich niemals fortpflanzen. Und damit haben sie ja nie eine Chance, dass sie erschaffen werden vom Menschen. Und wenn jetzt halt dann rauskommt, dass die Replikanten sich irgendwie selbst reproduzieren können, durch die natürliche Geburt, wäre das natürlich, dann fällt so die letzte Mauer zwischen den Sklaven, den Replikanten und den Herren, den Menschen. Ja. Und dieser Officer Cape kommt halt dann die Aufgabe, alle Anzeichen, die darauf hindeuten, dass das Kind geboren wurde, zu vernichten, sowie auch dieses Kind zu finden und in den Ruhestand zu versetzen. Genau. Immer so schön in den Ruhestand. Ja, ja, und da dahin passiert halt auch einiges, was ihn denken lässt, dass er vielleicht dieses jenige Kind sein könnte und plötzlich entwickelt er immer mehr ein Bewusstsein. Unabhängigkeit. Dafür. Unabhängigkeit auch so sagen, und auch so ein Bewusstsein für seine eigenen Emotionen, weil am Anfang kommt das noch nicht so klar durch. Also er fühlt sich jetzt nicht unbedingt wohl in seinem Leben, aber er arrangiert sich halt. Weil er ja auch keine Wahl hat. Er ist auch ein Sklave halt. Ja. Bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Und weil er das fortschreitet und er halt den Eindruck bekommt, dass diese Erinnerungen, die eigentlich Implantate sein sollten bei ihm, halt diese eine Erinnerung real ist, bei der halt dieses Datum auf diesem kleinen Pferdchen, Holzpferdchen, das gleiche Datum ist, was in diesem Baum ist, was er am Anfang sieht, als er den Replikanten umbringt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu verwirrend. Ich glaube, der ganze Film ist, wenn man ihn einfach so erklärt, ein bisschen verwirrend. Ja. Also er hat jedenfalls den Eindruck, er könnte derjenige sein. Und das spiegelt sich dann halt in vielen Sachen wieder, dass die Leute immer so den Eindruck bekommen sollen, dass sie bekommen, was sie wollen. Kommt das irgendwie klar? Ich weiß nicht, was ich hier rede. Ja, es ist ja ein bisschen, man muss mal sagen, zunächst einmal ist es ja in den neuen Nexus-Modellen verboten, dass man echte Erinnerungen einsetzt. So, genau. Weil die gesagt haben, das ist gefährlich, weil dann diese Individualität entstehen könnte, was ja aus der Sicht des Sklavenhalters natürlich schlecht ist. Und das sind alles künstlich geschaffene Erinnerungen. Halt. Genau, da gibt es dann jemanden, der diese Erinnerungen baut, wie aus Legostein, könnte man sagen. Und er merkt halt im Verlauf seiner Recherche, dass er eine echte Erinnerung besitzt. Und dadurch hockt Weil sie halt eine sehr starke emotionale Reaktion bei ihm auslöst. Genau, und dann kommt er natürlich, was normalerweise halt nicht der Fall ist. Genau. Und er kommt dann später im Verlauf an einen Punkt, weil er von diesem Pferd träumt, von dem du gerade geredet hast, aus Holz. Dass er als Kind vor anderen Kindern beschützen musste und dann irgendwo versteckt hat. Und wie es der Filmverlauf so möchte, kommt er natürlich an diesen Ort, wo das Kind, wo er oder dieses Kind, diese Erinnerung, das Pferd versteckt. Und es liegt wirklich da. Kinderheim. Genau, es liegt wirklich an diesem Versteck, womit ja, was ja dafür spricht, dass es ein echtes Ereignis gewesen sein muss. Und er daraufhin dann sagt, ja gut, wenn das eine echte Erinnerung ist, dann ist es ja meine. Und damit bin ich vielleicht dieses Kind, was da geboren wurde. Weil es mit den Daten auch einhergeht, vom Alter her und alles. Ja. Und damit wäre er ja was Besonderes. Genau, und dieser Gedanke, dass er was Besonderes ist, flügelt richtig ihn auch so. Und seine Polizeichefin, der er natürlich zu Gehorsam verpflichtet ist, fängt auch an, so ein bisschen auszuspielen, indem sie ihn fragt zum Beispiel, ob er das Problem gelöst hat mit diesem Kind, das er eliminieren soll. Ja. Und er sagt, ja, er hat es gefunden und er weiß, wer es ist. Und es ist ein Kind, das nicht wusste, dass es kein Replikant ist und so. Und er erzählt ihr die Wahrheit, aber hinterlässt halt wichtige Details, wie das erst ist, aus seiner Sicht. Was ja dafür spricht, dass er immer mehr diese Unabhängigkeit sucht, obwohl er es eigentlich nicht kann. Ist Replikant. Ja, ganz interessant fand ich auch dieses Seelenthema, was dem ganzen Film auch mit drin steckt. Weil er wird ja direkt am Anfang schon von diesem Dave Bautista gespielten Replikanten darauf angesprochen, wie er sich eigentlich fühlt, dass er seinesgleichen umbringt. Dann sagt er seid ja nicht meinesgleichen und so weiter. An einer anderen Stelle dann später, wie sich's anfühlt, jemanden zu töten, glaube ich. Und dann meinte er, man kann ja nichts töten, was keine Seele hat. Und die Replikanten, dadurch, dass sie menschlich geschaffen sind oder von Maschinen anderen geschaffen sind, wird denen ja die Seele abgesprochen. Und dieses Geborensein würde bedeuten, dass man eine Seele hat. Und dadurch, dass er dann denkt, er könnte eventuell geboren sein, auf natürlichem Wege zur Welt gekommen sein, dass er dann vielleicht tatsächlich eine Seele hat und damit, also ein bisschen Pinocchio-mäßig, aber also dass er halt ein echter Mensch ist. Pinocchio, guter Vergleich. Ja, nee, also wirklich, genau, so ein guter Vergleich, dieses Pinocchio. Also das wünscht er sich ja, das ist ja der innerste Wunsch von ihm, der größte Wunsch, dass er menschlich ist und normales Wesen halt, sag ich jetzt mal. Ja, deswegen eine Seele. Der zweite Teil baut in der Hinsicht auch wahnsinnig gut auf dem ersten auf. Und ich finde den zweiten Teil, um das gleich mal hier vorwegzunehmen, eine wahnsinnig gut gelungene Fortsetzung. Ja, absolut. Weil er behandelt die Themen vom ersten, aber er interpretiert sie neu. Im ersten Teil ging es ja auch schon darum, um Leben und die 4 Jahre. Und sie wollen länger leben als das, weil ihnen ja nur diese 4 Jahre bleiben. Und der neue Teil handelt ja auch quasi wieder von Leben, nur halt hier in Form von Fortpflanzung Leben. Ja. Und es geht immer darum, dass dieses eigentliche, ja, der Wunsch zu leben, dieses ist immer das Kernthema von diesem Film, von beiden. Und man könnte ja sogar behaupten, dass hier der Officer K ist quasi der, kann man schon sagen, der Antagonist aus dem ersten Teil, dass er ja diesmal der Replikant ist, der dann später rebelliert in Hoffnung auf Leben. Ja. Und sich gegen seinen Erschaffer, seinen Erschaffer, sage ich mal, wendet. Ja, das stimmt. Schließt sich ja dann der Rebellion auch an. Genau. Was mir auch aufgefallen ist, war bei dem Test, den sie jetzt ganz anders gemacht haben, weil Officer K muss immer nach. Muss immer, nachdem er irgendwas gemacht hat, jetzt hier gleich am Anfang auch in der Szene, den einen Replikanten in den Ruhestand versetzt hat, immer einen Test machen, in dem ihm emotionale Fragen gestellt werden und er darauf immer antworten muss. Also doch sehr ähnlich im Vergleich zum ersten Teil, nur dass hier halt es praktisch genau andersrum ist. Im ersten Teil wird nach der Menschlichkeit so gesucht, dass man Fragen stellt, wie reagieren die Leute, ist das echte Emotion? Ja, das und stimmt. Im zweiten Teil wird immer nur darauf geachtet, hat er keine Emotion, kommt da gar nichts. Ja. Und sobald Emotion entsteht, beende sie. Dann er hat ja im späteren Verlauf des Filmes durch diese Konflikte mit dem Kind, ob er das ist, fällt er ja auch durch den Test dann durch, weil er anscheinend nicht emotionsneutral genug ist. Und da findet man ja dann auch raus, dass das quasi für ihn eigentlich so das Ruhestandszeichen ist. Also dass er, sobald er Emotionen hat, würde er nicht mehr zu gebrauchen. Genau, würde er in den Ruhestand, also quasi getötet werden. Und dass man hier den Test quasi umgedreht hat im Vergleich zum ersten Teil. Das ist ein guter Punkt. Was der neue Teil eingebracht hat, was ich jetzt beim Gucken auch nochmal richtig gemerkt habe, was ich eine wahnsinnig gute und geniale Bereicherung finde, ist seine künstliche Intelligenzfreundin. Er hat ja eine Freundin, eine KI am Ende des Tages. Ja. Mit der er eine Beziehung macht. Das ist ein Produkt, das er da gekauft, von der gleichen Firma, die auch übrigens die Replikanten baut. Und das ist ein Hologramm mit einer Frau, die halt seine Freundin ist und mit der man halt dieses Leben sich vorgaukelt, die dann in der Küche ist und kocht, was sie natürlich nicht wirklich tut, weil sie ein Hologramm ist. Und er sich dann an seinen Tisch setzt und irgendwie irgendeinen Brei isst und sie ihm dann irgendeinen schönen Burger dahin stellt und ihn dann fragt, wie sein Tag war und sich um ihn kümmert. Aber das ist halt alles nur im Kopf, könnte man sagen, auch wenn sie ein Hologramm ist, aber er stellt sich das Ganze halt vor. Und dieser komplette Computer, also Joy heißt diese Person, dieses KI, sage ich jetzt mal dazu, finde ich auch wahnsinnig interessant dargestellt, weil das ja quasi diese Frage von Leben schon wieder erweitert, so von dem Punkt, Replikant ist Mensch oder wie menschlich ist ein Replikant, weil er künstlich geschaffen wurde, hin zu dem Computer, der sich ja wirklich irgendwann in Kay verliebt und ihm dann auch zur Seite steht und dann aber auch wirklich in seinem zu seinen Gunsten die Entscheidungen trifft und sich um ihn kümmern möchte. Und ja, kurz am Ende, bevor sie dann ja kaputt gemacht wird, ihm auch sagt, dass sie ihn liebt. Also es weitert ja praktisch, es ist praktisch wie so eine kleine Tür nochmal, dass man die Frage noch viel weiter größer stellt, was dann menschlich ist. Das finde ich auch eine der visuell beeindruckendsten Szenen vom Film, ist wie die, ich glaube, Joy heißt der Computer, war das? Ja, ja. Eine Prostituierte zu ihm bestellt und sich dann als Hologramm quasi über sie drüber legt, über die Prostituierte drüber legt, mit ihr synchronisiert. Die körperliche Erfahrung machen kann. Genau, und sie halt dann quasi miteinander schlafen und das halt so, dass der Computer selber irgendwie was Physisches haben möchte. Also fand ich eine super, also erstens visuell ist das wahnsinnig gut gemacht, wie das dargestellt wird und auch das. Wir haben ja, glaube ich, auch den Oscar gekriegt für die Effekte. Das war so ein, wenn nicht, würde ich ihnen geben, ein paar Deutsche, die das gewonnen haben dann für den Film. Also super gut und wie immer der echte Mensch durchscheint oder Computer da drüber ist zu sehen und und spricht da, wie er sagt, dafür auch dafür. So kann ein Computer vielleicht auch sogar schon menschliche Emotionen entwickeln. Auch schon ein Stück früher, als er sie von dieser Deckeninstallation da befreit in so einen kleinen Stick und, da, sag ich jetzt mal, reingeht. So einen tragbaren Computer mitnimmt, Dass sie halt die Wohnung auch verlassen kann und die anschließende Szene ist dann, dass sie halt auf den Balkon rausgehen oder so eine Terrasse und es regnet und sie merkt halt das erste Mal diese Regentropfen auf der Hand und ist ganz... Ja, so animiert werden, also wie eine neue Animation freigeschaltet, Ja, so was ganz Neues für sie. Die ist da überglücklich. Und dann fand ich es ganz interessant, die umarmen sich dann und wollen sich küssen und in der einen Einstellung von der Seite siehst du eigentlich nur noch so die Umrisse von ihr und sie selber ist hohl. Also man kann durch sie durchschauen in der einen Stelle. Das stimmt, man kann öfters so durch sie durchsehen, Ja, das fand ich ganz interessant. Also dass sie ist ja eigentlich... Ja, sie ist ja nur eine Vorstellung. Also er küsst ja auch nur Luft in dieser Szene. Aber er stellt sich halt einfach vor, dass es echt wäre. Wo man schon sagen kann, ist es echt, wenn du es dir vorstellst, ist es dann schon echt. Das ist gut gemacht, Also, das ist, finde ich, nochmal, also das ist ein Aspekt, den hat der alte Film nicht gehabt. Und den haben die hier reingebracht und der hat wahnsinnig da gut angepasst in diesen ganzen. Ja. Was ich allgemein sagen muss, so wie die beiden Filme von ihrer Machart her und vom visuellen Stil sich ja sehr ähnlich sind, definitiv, würde ich jetzt mal behaupten, ja, hat der erste in meinen Augen jedenfalls fast gar keinen emotionalen Impact auf mich gehabt. Also eher so intellektuell, aber bei dem zweiten, das sind, auch wenn das von Ryan Gosling auch sehr zurückhaltend gespielt wird teilweise. Sehr gut gespielt wird, weil sehr passend. Gut gespielt wird, weil es absolut passend ist, das hat an vielen Stellen einen so dermaßen große Emotionalität, finde ich. Das stimmt wirklich. Also das fehlt dem ersten komplett und das ist hier halt nochmal als ganz großes Element mit dabei. Ja, also ob das jetzt einfach nur wie gut Denis Villeneuve diesen Film gemacht hat, ist, oder ob das schon wieder, das kann man natürlich viel überinterpretieren vielleicht, schon wieder so eine Art, auch ja wieder ein Stilmittel ist. Ich meine, wie distanziert der erste Film ist, oder distanziert jetzt in Anführungsstrichen, und um diesen Menschen geht, und in diesem neuen Film geht es um einen Replikanten. Einen Replikanten und plötzlich und sind Emotionen. Man hat die Emotionen so da und ja, also auch, ich finde, wie seine Freundin am Ende, ich meine, sie wird ja auf diesen Stick geladen. Und wenn der Stick kaputt geht, dann ist sie auch weg, weil das ihr einziger Speicher noch ist, den er dann noch von ihr hat. Ja. Und wie er dann kaputt gemacht wird, das ist richtig, das ist ja fast eine tragische Szene, so das Ganze. Mhm. Und was ja auch dann zeigt, dass der Computer selber überleben möchte. Ja. Also super gut gemacht, das stimmt. Da ja, das genau, selbst der Computer hat eine Lebenswille. Mhm. Und ja, eine Szene, die mir beim ersten Mal überhaupt nicht aufgefallen ist, beim zweiten Mal jetzt dann ist mir richtig ins Gesicht gesprungen, ist, weil wir gerade bei der Szene sind, wo der Computer dann zerstört wird, dass er ja später im Verlauf des Filmes irgendwann auf Harrison Ford, Decker, trifft, der als alter Mann in der Isolation sich versteckt hält und man dann auch herausfindet, dass er der Vater ist von diesem Kind, das geboren wurde und dass er das zusammen mit der Replikantin aus dem ersten Teil, mit dem er durchgebrannt ist, Rachel, gezeugt hat. Und im Verlauf dieser Szene, ne, sehen die sich ja dann auch und ja, kommt eine Action-Szene wieder, gut gemacht. Aber der eigentliche Knackpunkt, finde ich, dann ist, wie Harrison Ford einen Hund hat. Und ja, wie so ein Running Gag im Verlauf der Filme ist ja immer, dass sobald man irgendetwas sieht, was lebendig ist oder natürlich ist, sei es Holz, sei es ein Lebewesen, wird immer gefragt, ob das echt ist. Der erste Film fängt ja quasi damit an, dass eine Eule durchs Bild fliegt und man fragt, ist diese Eule echt? Und die Antwort ist natürlich nicht, weil wer könnte sich eine echte Eule leisten? Also alles Natürliche ist ja mittlerweile eigentlich weg. Und er fragt dementsprechend dann auch so, ist der Hund echt? Und die Antwort ist dann einfach nur, ist das nicht egal, frag ihn doch selbst. Ja. So, was ja auch wiederum so ein bisschen eine Metapher dafür ist, die Frage an Decker, an Harrison Ford gestellt, die man sich am Ende vom ersten Film ja immer gestellt hat, ist er echt im Sinne von, ist er ein Mensch oder ist er ein Replikant? Ja. Und das ja auch wie eine Antwort so ein bisschen darauf ist, es ist eigentlich egal, ob er echt ist oder nicht. Ja, und wenn er sich echt fühlt, dann ist er echt. Genau, und wenn du denkst, dass er echt ist, ist er auch echt, so dass es ja eigentlich egal ist. Und das ist ja generell, der zweite Teil macht das ja gut. Es gibt ja so diesen klassischen Fehler, dass ein zweiter Teil dann irgendwie zu viel erklärt oder Leute sich irgendwelche Theorien oder Illusionen, sag ich mal so, dann machen so nach dem ersten und sich dann irgendwas vorspinnen, klingt negativ, aber halt ausmalen. Und dann kommt der nächste Film und schreibt plötzlich alles in harten Fakten und so ist das jetzt. Und das macht der Film gar nicht. So, gerade dieser klassische Punkt, dass Decker, ist er Replikant oder nicht, dass man das nicht beantwortet in dem Film, finde ich total super gut gemacht. Und auch einen tollen Respekt an den ersten Film, dass diese große Frage auch hier nicht beantwortet wird, sondern eher emporgehoben wird, als dass die toll ist, diese Frage, und wie gut sie ist. Ja. Und der zweite Film ist generell eine gelungene Umsetzung. So, ich meine, der erste Film ist ja doch sehr 80er, sage ich mal, dazu. 82 war es genau. Das merkt man auch. Viele sehr lange Bilder mit sehr wenig Gespräch, viel lange Szenen, was super wirksam ist. Und der neue Film macht das auch so, aber ein bisschen anders, ein bisschen moderner. Und ich finde, er setzt diesen Stil des Originals super gut um in einen moderneren Kinofilm, wo man sagen kann, dass der alte Film vielleicht für Leute, die sich jetzt mal eben einen Film angucken wollen, visuell zumindest weniger ansprechend ist. Das macht der zweite wahnsinnig gut, finde ich. So, dass er schätzt wahnsinnig, was das Original ist und baut darauf gut auf. Also ein Musterbeispiel davon, wie man einen zweiten Teil von einem Film drehen soll, aus meiner Sicht. Ja, das ist echt krass gut. Also ich kann mich ja noch erinnern, wir hatten damals ja unseren Filmzirkel mit Erik und Till noch. Und den hatten wir ja, glaube ich, sogar für Blade Runner ins Leben gerufen, für diesen zweiten Teil, weil wir in diesen Kinofilm rein wollten. Und vorher halt den ersten noch schauen. Ich glaube, das war der erste Film. Ich glaube auch, das könnte gut sein, dass das erste war, ja. Was wir da gesehen haben. Ja, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich hab's vergessen. Das ist schade. Vielleicht fällt es dir noch ein. Verdammt. Aber ich kann mich entsinnen, als wir halt in diesem Kinofilm saßen, dann halt als Exkursion sozusagen, wie beeindruckend das auch auf der großen Leinwand einfach war. Ja, definitiv. Also die Bilder. Wie krass der rüberkommt. Nicht von den Bildern, vom Ton her auch. Diesem Soundtrack von Hans Zimmer und. Ja, noch jemand. Ich habe auch nachgeguckt. Hans Zimmer, der erste ist übrigens noch von einem griechischen Elektro-DJ oder sowas in der Art war der. Vangelis. Genau. Also, super. Und der neue Film war dann ja, wie es ja heutzutage fast obligatorisch ist, bei solchen Filmen von Hans Zimmer mitgestaltet worden. Sehr bassig. Ja, definitiv. Und ja, aber was ich interessant finde, so, was beide Filme machen, was mittlerweile sehr untypisch ist, ist dieses Erklären im Sinne von auch, in vielen Filmen wird heutzutage gesagt, was man sieht nochmal. Es wird immer so demonstrativ den Leuten ins Gesicht nochmal gedrückt, was hier gerade passiert. Ja. Und generell war das früher viel, viel weniger in den Filmen, in alten Filmen. Das merkt man richtig, dass das einfach nicht so war. Man hat einfach ein Bild gezeigt und dann mach's Beste draus. Ist ja auch in alten Videospielen, wenn man mal so drüber nachdenkt, oft so, dass alte Spiele sehr schwer sind, weil man nie wusste, was man eigentlich tun soll. So, sie haben einfach irgendwo hingeschmissen und jetzt tut, was soll ich machen? Heute wird einem alles erklärt. Ja. Und das macht der andere Film auch nicht so. Also was ja mal auch angenehm ist, sich mal ein bisschen gefordert zu fühlen und nicht nur akustisch auch, sag ich mal, berieseln zu lassen mit allen Erklärungen über das, was man gerade sieht. Sondern dass man auch ein bisschen mehr einfach, ja, selber überlegen darf, interpretieren darf. Auch, dass der Film ja an sich so ein Science-Fiction-Action-Film. Ich habe beim zweiten jetzt auch mal so überlegt gehabt. Ich meine, ich glaube, es gibt 3 Action-Szenen in dem Film. Ja, einmal, ist sehr zurückhaltend, was das ja, betrifft. Und das ohne, dass er jetzt, also der Film ist nicht langweilig, es ist jetzt nicht, dass nur geredet wird, es passiert wahnsinnig viel, die Musik macht viel Dramaturgie und alles, aber es gibt die eine Szene, wo er von den Leuten überfallen wird im Flugzeug, in seinem Auto, auf dem Weg zu dem Waisenhaus, dann mit Harrison Ford, kämpft er einmal kurz so ein bisschen und am Ende gibt es halt diesen finalen Kampf bei dem Staudamm oder Wasserwerk, was das ist. Ja. Aber das sind vielleicht 15 Minuten Action in dem Art über 2,5 Stunden Film. Ja. Und es ist nicht einmal langweilig. Also es ist immer was los und jede Szene hat einen Zweck. Ich glaube, das ist was auch wirklich toll ist, so dass jede Szene in sich gut ist, aber alles dient eigentlich eher dem größeren Bild und alles hat einen Sinn. Es sind wenig Szenen, die jetzt nicht, oder Plots, die jetzt nicht irgendwo einen tieferen Hintergrund haben. Auch hier die Szene, wo er, was ich eben auch angesprochen hatte, mit der Prostituierten. Ja. Und wo die Joy dann sich da drüber legt als Animation. Mhm. Auch das führt ja dazu, dass die Prostituierte ja bereits den Auftrag gekriegt hatte, hinter Kay her zu sein und ihn zu beobachten und ihm dann so einen Peilsender oder sowas zuschiebt. Ja, genau. Also das alles immer so. Der ist von diesen Replikanten-Rebellen. Genau, die ihn ja engagieren wollen quasi. Untergrundleben da, ja. Also es führt, jede Szene hat einen Zweck und führt irgendwo hin und das ist super gut gemacht. Einzige Szene, ich weiß nicht, ob du das ganz verstanden hattest oder ob es nur so ein Easter Egg ist. Es kommt ja auch die Szene vor, wo ich glaube im Altersheim ist das, ich habe es nachgelesen, ich wusste nicht, wie er heißt, Gaff besucht wird. Das ist der andere Polizist aus dem ersten Teil, der die Origami-Männchen faltet. Ich war mir nicht ganz sicher, hatte das einen genauen Grund, diese Szene, oder war das dann einfach irgendwie ihn nochmal zu zeigen? Das war die einzige Szene, die ich so vorwerfen könnte, die einfach nur so ein bisschen Fanservice ist vielleicht. Ja, aber auch die ja sehr kurz. Viel Fanservice, ja. Ja, aber auch gut gemacht. Auch da wird ja nicht gesagt, also was bastelt er da? Ich glaube, ein Schaf. Eine Kuh. Eine Kuh war das, glaube ich, oder? Eine Kuh. Ein Schuh mit Schaf. Das war irgendwie sowas. Kein Pferd. Nee, das auf gar keinen Fall. Was ich noch gehört habe, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, jetzt kannst du mal dein Musikunterrichtwissen rausholen. Es gibt doch das Thema, was immer läuft, wenn Joy, also diese Frau, geöffnet, so das wieder Notification-Sound, glaube ich, so ein bisschen, oder wenn sie geöffnet und geschlossen wird. Woher kommt diese Melodie? Boah, keine Ahnung. Das ist Peter und der Wolf. Ja, das ist Peter und der Wolf. Ach, stimmt. Und das ist genau der Anfang. Hey, da haben wir letztens noch drüber gesprochen. Warst du da dabei? Ja, wir hatten drüber geredet. Du warst mal mit Peter und der Wolf in der Musikunterricht. Komplett unabhängig von dem jetzt hier hatten wir dieses Peter und der Wolf Gespräch, weil irgendjemand plötzlich Peter und der Wolf gesummt hat. Und alle wussten, was es ist. Und, so weiter. Ja. Und da vielleicht war es auch deswegen gerade noch bei mir im Kopf. Und ich habe richtig überlegt und ich habe auch nachgeguckt, ob ich mir das einbilde oder nicht, aber ich bilde es mir nicht ein. Es ist tatsächlich Peter und der Wolf, die da, das da kurz anfängt. Ja. Wo man natürlich jetzt auch schon wieder diskutieren kann drüber, dass dieses Thema mit dem Namen gewählt ist. Ja, sehr interessant. Dann dieser böse Wallace von Jared Leto gespielt. Der Wolf. Ist er böse? Er ist auf jeden Fall ein Typ, der gern Gott spielt. Ja, er spielt gerne Gott. So, ist gut, wenn wir natürlich eine theologische Diskussion starten, ist Gott böse. Aber an sich, es ist ja auch interessant, also alle suchen ja nach diesem Kind, das erschaffen wurde, weil die Polizistin hat Angst, wie gesagt, dass so eine Anarchie ausbrechen könnte, eine Rebellion. Ja. Und der Erschaffer, der von Jared Leto gespielt wird, will ja unbedingt Replikanten erschaffen, die sich fortpflanzen können. Mhm. Weil er sagt, dass um seine Vision, die ganzen Sterne im Himmel zu erobern und einzunehmen, er könnte nicht so viel produzieren. Also dass die physischen Kapazitäten der Maschinen und der Produktionsstätten nicht ausreichen, um genug Replikanten zu erschaffen. Weswegen er ja Replikanten bauen möchte, die sich fortpflanzen können. Und deswegen sucht er nach diesem Kind. Die Frage ist jetzt, will er, dass sie dann frei sind? Nein, weil ich glaube nicht. Ich glaube, er möchte einfach eine bessere Produktionsart haben. Ja. So, aber an sich, also ich weiß nicht, jemand, der Roboter baut und sagen wir mal, angenommen, das hier sind Roboter, so aus der Sicht, ist das ein böser Mensch, nur weil er mehr Roboter bauen möchte? Also, und auch seine Gehilfin, die ja am Ende so ein bisschen die, nennen wir es mal, die Endgegnerin ist, gegen die Kay sich durchsetzen muss an diesem Kampf. Auch sie, ich meine, sie hat keinen freien Willen. Sie ist eine Replikantin. Sie kann nicht böse sein, weil wenn ihr gesagt wird, tu das, dann ist das ja nicht direkt. Sie hat schon freien Willen. Die sagt ja auch, das heißt ja auch, dass die nicht lügen können oder dürfen oder sollen. Aber sie erzählt ja, als die Polizeichefin da absticht, ich erzähle Wallace einfach, dass du mich zuerst angegriffen hast. Das stimmt. Also die entwickelt ja schon selber auch. Das stimmt, das sagt die. Die Möglichkeit zu lügen und Geheimnisse für sich zu behalten. Siehst du, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das stimmt, das sagt die zu ihr. Das ist ja auch eine bewusste Aussage. Und als diese Geburt da anschauen, in diesem Unternehmen da, wo dann neuer Replikant geboren wird, wo die ist ja da und bekommt Tränen. Und sobald diese komischen Kamerafliegdinger da von ihm reinkommen. Jared Leto ist ja blind in dem Film. Schaut sie bloß noch ganz stoisch da. Das stimmt, ja. Mhm. Also, dass man ihr auch so die Menschlichkeit dann doch wieder, also Menschlichkeit oder ja, Menschlichkeit, ja, zuspricht. Mhm. Ja, apropos das blind, ne? Ist ja auch ganz witzig, dass im ersten Teil der böse Tyrell, dieser Replikanten erschaffende Typ, dadurch getötet wird, dass ihm die Augen ausgedrückt werden. Und der Typ, der das ganze Unternehmen dann aufkauft irgendwann später und Replikanten herstellt, ist einfach blind. Stimmt, das ist auch kein Zufall. Das kann niemals ein Zufall sein. Und kann seine Schöpfungen ja auch nie sehen, außer durch seine eigenen durch seine eigene KI wiederum. KI sage ich schon. Durch seine eigenen Geräte, ja. Das stimmt. Stimmt, er drückt ihm die Augen aus am Ende vom ersten Film. Ja, also ist schon wahnsinnig gut gemacht, das ganze Konzept dahinter und wie gesagt, die Darstellung, mit der man oft sich hinterfragt, was macht denn jetzt eigentlich das Gute und das Schlechte und den Menschen aus und die Maschine und ist es nicht eigentlich komplett egal? Ich finde es gut, dass es nicht beantwortet wird, hast du ja auch schon gesagt. Ich finde es gut, dass man dazu angeregt wird, drüber nachzudenken. Das auf jeden Fall. Es ist ja nicht egal, sondern es ist egal, aber man denkt drüber nach. Ja, natürlich. Also das ist also egal im Sinne von, es ist egal für den Film, grundsätzlich ist es natürlich wahnsinnig wichtig. So muss man das ja formulieren. Mhm. Also für den Film selber ist es egal. Aber die grundsätzliche Frage ist ja das eigentlich Wichtige an dem Ganzen, die man sich stellen sollte. Mhm. Und deswegen, also der Film ist zeitgemäß, damals wie heute. Weil das Buch selber ist ja, habe ich auch nachgeguckt, von 1968. Träumen Androide von elektrischen Schafen. Hast du das ja mal irgendwie gelesen? Nein, habe ich noch nie gemacht. Wobei das jetzt hier anscheinend, also Philip K. Dick hat das geschrieben, eine ziemlich genaue Vorlage zu Blade Runner sein soll, so wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Und das ist ich habe gehört, dass es noch deutlich mehr philosophische Tiefe hat. Das kann ich mir vorstellen, gerade bei einem Buch, wie das natürlich. Mhm. Aber der Titel selber ist ja genau schon die Überlegung. Ne? Nur weil man Android ist, muss man dann immer gleich von anderen Sachen träumen, die auch nur so sind wie man selbst, oder geht es vielleicht dann doch auch über einen hinaus? Ja, hast du noch was? Außer wenn man den Film noch nicht gesehen hat und sich das hier angehört hat, sollte man sich auf jeden Fall mal einen Abend nehmen und ein bisschen Muße. Absolut. Und man kann auch den zweiten Film, wenn man jetzt sagt, so einen alten Schinken, ist jetzt vielleicht nicht so meins, sich auch den zweiten Teil anschauen, problemlos, ohne den ersten zu kennen. Also der zweite Teil ist auch für sich alleine ein gutes Werk. Und natürlich, wenn man den ersten Teil gesehen hat, er spielt wahnsinnig viel auf wahnsinnig viele Dinge an. Auch am Ende, weil Rachel ja nochmal wiederkommt. Aber der zweite Teil ist auch in sich selbst ein super guter Film. Mhm. Und eine absolute Empfehlung für jeden, der sich mal ein paar Fragen stellen möchte. Also wer den ersten Teil schauen möchte, kann das gern tun, wenn er Wow hat oder halt Sky wahrscheinlich. Sky-Film, was weiß ich. Der zweite Teil auch. Sind beide auf Wow, wie man so schön sagt. Ich glaube, wir beide empfehlen den Film, die Filme anstandslos. Ohne Einschränkung. Ich würde mir den auf jeden Fall auch gern nochmal angucken. Vielleicht sogar zeitnah. Ja, es ist doch ein Film. Zweiten auf jeden Fall. Der macht auf jeden Fall auch Spaß, sich mit Freunden zusammen anzugucken, weil es halt dazu anregt, dass man sich, dass man diskutiert. Das ist halt das Schöne daran. Und dass man auch danach vielleicht noch ein Bier zusammen trinkt oder sowas und sich ein bisschen überlegt, was wollten sie mir eigentlich sagen. Hatten wir damals ja auch gemacht, ne? Ja. Wir haben uns halt dann nochmal an den Späti gestellt und über den Film geredet. Also den zweiten jetzt. Aber bei dem ersten war es ja auch so, ja. Ja, also das bietet sich richtig an und ist ja auch mal, also ist ja wirklich toll, sich über Sachen auseinandersetzen zu können und auch unterschiedliche Meinungen haben zu können. So, dann kommen wir mal zu unserer Schlusskategorie, nice oder scheiß. Ich habe dir 10 Filme mitgebracht, die darfst du ganz kurz und schnell bewerten mit nice oder halt scheiß, wie du sie findest. Bin ich mal gespannt. Mad Max Fury Road. Nice. Richtig nice. Oh. Interstellar. Auch wahnsinnig nice. Hast du da eine Distinktion noch dazwischen? Ist ein Unterschied? Klar würde ich jetzt... Von Niceigkeit her? Also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, Interstellar ist der bessere Film, aber Mad Max macht einfach unglaublich Bock. Also vielleicht beide auf einem Level, nur auf anderen Zweigen irgendwo. Ah ja, okay. Weiß nicht, ob du den kennst, Waterworld. Tatsächlich nicht, nein. Mit Kevin Costner? Nee, leider nicht. Waterworld sagt mir jetzt auch nichts. Okay. Schade. Clockwork Orange? Hast du den mal gesehen? Ja, habe ich gesehen. Würde ich jetzt irgendwo dazwischen setzen, wenn ich sagen müsste, würde ich eher scheiß, weil er mir nicht so im Kopf geblieben ist, auch wenn das wahrscheinlich eine Aussage ist, die viele Leute triggert. Ja, ist ja deine Meinung. Tron. Scheiß. Oha. Wollte ich nichts mit anfangen. Boah. Robocop? Nice. Das ist schon witzig. Ja. Der ist aber witzig. Jetzt kommt ein Film, den hatten wir auch im Filmzirkel. Strange Days. Welcher? Strange Days. Das war dieser, wo die das mitfilmen konnten, was die gesehen haben, und dann wurden irgendwelche Snuff-Filme rumgegeben. Ja, stimmt. Was verboten war. Oder ja, wo der auch den Laden überfällt und solche Sachen, ne? Ja, und Leute umbringt oder so Selbstmord-Sachen. Ja, ich erinnere mich. Oh. Jetzt, wo du es sagst, würde ich natürlich tendenziell nice sagen. Die Tatsache, dass er mir nicht so im Kopf geblieben ist, ist natürlich kritischer Punkt, ne? Okay. Also aus der Logik mit Clockwork Orange müsste ich eigentlich auch hier dann Scheiß sagen wahrscheinlich. Obwohl ich nach dem, jetzt wo du es sagst, ihn nicht schlecht fand. Ja. Na gut. Weiß jetzt auch nicht, wie ich das werten soll. Ich auch nicht. Gattaca oder Gattaca? Habe ich auch nicht gesehen. Oh, schade. Er ist sehr, sehr gut. Das fünfte Element. Nice. Richtig, auch, aber stimmt. Gut, Klassiker halt, ne? Mhm. Jetzt habe ich noch einen anderen Philip K. Dick inspirierten Film, Scanner Darkly. Oder Der dunkle Schirm heißt er, glaube ich, im Deutschen. Ja, habe ich leider auch nicht. Jetzt hast du echt ein paar gehabt, die ich nicht kenne, leider. Danke. Weil vielleicht, aber sagt ihr das zumindest was? Der dunkle Schirm, der Titel sagt mal was, ja. Ja. Das schon. Haben die so einen Comic-Filter draufgelegt. Da sind sie in echten Schauspielern gedreht und dann so einen Filter draufgelegt, dass es aussieht wie so gezeichnet. Okay. Ganz verrückt mit Keanu Reeves und ich bin noch ein paar andere Stars mit. Es klingelt definitiv was, also das ist nicht existent in meiner Welt, aber ich habe ihn nie gesehen. Also. Ah ja, okay. Kann ich jetzt. Gut. Also war jetzt leider nur so halb viele Antworten dabei von mir. Ist dann halt so, lässt sich nicht ändern. Hat sich gut geschlagen. Ich danke dir, Thilo, für deine Zeit und deine weisen Worte, die du hier hast niederprasseln lassen. Ja, vielen lieben Quatsch. Dank. Wenn ich nochmal harte Kost habe, dann gucke ich vielleicht nochmal vorbei. Ach ja, bitte. Ich warte nur drauf. Ansonsten lasst es euch gut gehen da draußen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Lasst Feedback da auf Twitter, Instagram, per Mail auf unserer Webseite. Gern positiv und auch negativ, damit wir uns verbessern. Ich danke Georg fürs Intro einsprechen, Eva fürs Schneiden, dir als Gast natürlich, dass du Zeit gefunden hast. Und sag dann. Und dir als Gastgeber. Mal. Danke. Dankeschön. Ja, dann sanfte Grüße, Thilo. Ebenfalls. Machen wir jetzt Schluss. Gut, jetzt. So, du kannst auf Stopp drücken. Sanfte Grüße. Ich möchte gerne den Film Pokémon Hooper and the Clash of Ages empfehlen. Einfach nur, weil Pokémon meine Kindheit bereichert hat und explizit dieser Film einfach super ist, weil Hooper ein super Pokémon ist. Es spielt Streiche, es ist lustig, aber auch ziemlich, ziemlich stark. Und der ganze Film hat mich einfach wieder zurück in meine Kindheit gebracht. Der kam 2015 raus und ich muss sagen, der macht einfach Spaß zu gucken.